meinen Kellogs und so, doch ich höre einen Schrei und wieso scheppert es hoch? Ich schaue nach raus aus dem Fenster, eine Hand, die ein Messer hält. Fuck, ich hoffe, ich wurde nicht erkannt. Verdeck damit ich weiter und schaue genauer. Die Person sticht auf meinen Kopf ein, ich denk mir, aua, aua. Versuch die Polizei zu alarmieren, der Stromausfall. Ich schreie, nein, bin ich jetzt auch noch dran? Es ist finster, sitze zittern in der Ecke und rühr mich nicht. Plötzlich krieg ich keine Luft, fühlt sich an wie ein Bürgerkrieg. Doch es war nur meine Einbildung durch die Angst. Ich möchte mich umschauen, auf einmal geht das Licht wieder an. Zum Glück, ich schaue wieder zu dem Tatort. Shit, da ist nichts mehr zu sehen, auch jemand war dort. Ich bin sicher nicht verrückt, will mir sicher nicht sein. Doch eine Stimme in mir, sie kichert und schreit. Ich habe nichts gesehen, doch die Tat, die war extrem. Blut, Lachen an dem Flughafen. Überall Geschrei, wie kannst du schlafen? Handy ohne Guthaben, du kannst auch im Blut baden. Hör ich die Gestalt schreien und das um 12:30. Saß wie ein Kalkstein, werden die Gesichtszüge. Keiner kann mir helfen, nicht mal deine Blitzpiepe. Ja, ich sitz echt dick in einer misslichen Lage. Ich werd auch getötet, wenn ich nix da verrate. Und der Typ, ja, startet zu mir rüber und der Mond scheint. Seine Haut so blass, als würde er tot sein. Es ist vorbei, dachte ich in meinem Kopf, als Fiji Tramp ihn in sein Bein stoch. Es war ein Schock, der in mich eintraf. Fiji Tramp war tot, was ich sein darf, was ich sein darf. Fiji Tramp war tot, was ich sein darf.